Bitişen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Aydin. Ich bin hier als Assistentärztin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Gerne, Frau Aydin. Ich werde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Blume. Henry Blume. Henry Blume. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, gerne. Der Vorname ist Henry, also H-E-N-R-Y. Okay. Der Nachname ist die Blume, B-L-U-M-E. Okay, vielen Dank, Herr Blume. Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. 30. Wann sind Sie genau geboren? Am 6. April 1992. 1992, ja? Genau. Okay. Herr Blume, wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß. 75. Und wie schwer sind Sie? 70 Kilogramm. 70, okay. Was für Beschwerden haben Sie, Herr Blume? Also ich habe seit circa 2 Tagen starke blutige Durchfälle. Blutige Durchfälle. Seit 2 Tagen. Okay. Wie oft müssen Sie auf die Toilette gehen? Ja, also mindestens 5 bis 6 Mal. 5 bis 6 Mal pro Tag, ja? Genau. Und Sie haben Blut im Stuhl gesehen? Genau. Es war genau rot oder etwas dunkelrot? Wie war das? Ja, gemischt so ein bisschen. Es war, aber es ist eher so dunkelrot. Und aber auch hell manchmal. Es ist halt Durchfall. Es ist schwierig auch zu sagen. Okay. Haben Sie früher auch ähnliche Beschwerden gehabt oder ist das erste Mal für Sie? Also ich habe das schon mal gehabt vor 6 Monaten. Da habe ich das einen Tag lang gehabt. Und dann war das wieder weg. Jetzt habe ich schon Angst, ehrlich gesagt, dass das was Schlimmes sein könnte. Okay. Und vor 6 Monaten haben Sie auch Blut im Stuhl gesehen? Ja, genau. Okay, ja, verstehe. Haben Sie auch Bauchschmerzen? Ja, ich habe krampfartige Schmerzen tatsächlich. Also ich habe auch gestern Ibuprofen genommen, Paracetamol genommen. Es hat ein bisschen geholfen, aber nicht viel. Wie viele Tabletten haben Sie und wie viel Milligramm eingenommen? Das waren Ibu 400 zu Hause, die habe ich noch rumliegen gehabt. Und ich habe, glaube ich, 2 Tabletten Ibu und 1 Paracetamol genommen. Paracetamol, 500 Milligramm, ich glaube, ja? Ja, ich glaube auch. Ich habe nicht nachgeschaut, ja. Okay. Haben Ihre Beschwerden, ich meine Schmerzen und Durchfall gleichzeitig begonnen? Also ich habe zuerst Bauchschmerzen gehabt vor 2 Tagen. Das war nachmittags, als ich von der Schule gekommen bin. Und letztendlich plötzlich kam dann auch der Durchfall und dann ging es mir ganz schlecht. Und das hat jetzt bis heute nicht... Okay, ja, ich verstehe, Herr Blume. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also ich würde schon sagen, so 6 bis 7 würde ich schon sagen. Momentan haben Sie so starke Schmerzen? Ja, es ist, also wenn, jetzt aktuell nicht, aber wenn gleich kommt wahrscheinlich wieder dieses krampfartige Schmerzen und dann kommt der Stuhlgang und dann tut das weh. Okay, und ja, verstehe. Das zieht ziemlich stark und dann wird es ein bisschen weniger, aber es kommt und geht, es ist so krampfartig, ja. Krampfartig, ja, okay, verstehe. Aber ich glaube, Sie könnten bis Ende unseres Gesprächs diese Schmerzen aushalten, ja? Ich hoffe, wenn nicht, dann, oder wenn ich auf Toilette muss, sage ich Ihnen Bescheid, ja? Okay, ja, bitte sagen Sie, ja, kein Problem. Herr Blume, sind genau Ihre Schmerzen? In Mittelbauch oder rechtsseitig, linksseitig eher? Also die ziehen so im Oberbauch und dann links runter. Links. Dann links runter. Also die fangen aber oben an, ja, und dann ziehen sie nach links unten in den Unterbauch rein. Und das ist so krampfartig, muss man sagen. Ja, das ist, als wenn sich da was zusammenschnüren würde. Okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, in andere Körperregionen? Nee. Nee. Also es ist nur der Bauch betroffen. Okay, okay. Herr Bulumo, haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Zum Beispiel, haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache Sport. Ich bin eigentlich recht gesund, muss man sagen. Ich habe noch nie ernsthafte Erkrankung gehabt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, okay. Es ist auch nichts in den letzten Tagen passiert. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, was diese Beschwerde lindert oder verstärkt? Nee. Nee, okay. Herr Blume, hatten Sie in den letzten Zeiten eine Reise gehabt? Haben Sie in den letzten Zeiten eine Reise gehabt? Nee, habe ich auch schon überlegt, aber nee, das ist schon lange her. Es war im Sommer gewesen, also das war... Ja, okay. okay. Ist es Ihnen übel? Nicht wirklich, nein. Haben Sie eigentlich nicht erbrochen? Nein. Fühlen Sie sich fiebrig? Aktuell nicht, nein. Aktuell nicht. Okay. Jetzt, wie fühlen Sie sich? Zum Beispiel, ist es Ihnen schwarz vor Augen oder fühlen Sie sich müde? Also ich fühle mich sehr schwach. Schwach. Schwach. Ja, also ich könnte mich jetzt wieder hinlegen und ich habe Angst vor dem nächsten Stuhlgang. Okay. Aber Schwindelgefühl haben Sie nicht, ja? Habe ich jetzt nicht bemerkt, aber als ich aus dem Auto gerade ausgestiegen bin, bin ich ein bisschen hin zügiger gegangen und da war mir schon ein bisschen schwindelig tatsächlich. Okay. Haben Sie Herzrasen? Ein bisschen, ich glaube schon, ja. Jetzt momentan? Ich glaube schon, ja. Okay. Ich habe aber nicht kontrolliert. Ja. Ich möchte jetzt unser Gespräch kurz unterbrechen, um Ihre Vitalparameter kontrollieren zu können. Ich werde Ihren Sauerstoffsättigung, Ihre Herzfrequenz und Blutdruck messen. Dann können wir wieder unser Gespräch weiterführen. Gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Okay. Ich habe alles gemacht. Ich glaube, der Patient ist stabil, ja? Okay. Herr Blume, jetzt ich werde ein paar Fragen zu Ihrer allgemeinen Zustand stellen. Wie ist Ihr Appetit? Also eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt nichts bemerkt, ja. Haben Sie in den letzten Zeiten ab oder zugenommen? Nee, ich wiege eigentlich immer so um die 70 Kilo, manchmal 69, manchmal 68. Also kommt immer darauf an, auch wie viel Sport ich mache. Ne? Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhl, beim Wasserlassen? Nee, habe ich nicht gemerkt, nein. Haben Sie im Stuhl auch Schleim bemerkt? Habe ich nicht nachgeschaut. Okay. War Durchfall, Durchfall, blutig Durchfall. Blutig Durchfall, okay. Ja. Haben Sie Probleme beim Schlafen? In der Regel nicht, nein. Okay. Okay, ja. Haben Sie irgendwelche Erkrankungen, Herr Blume? Ich meine, Schilddrüsenprobleme, Zuckerkrankheit? Nichts bekannt. Also ich habe vor 2 Jahren einen Check-up bei meinem Arzt machen lassen. Da war auch alles unauffällig gewesen. Vor 2 Jahren war alles in Ordnung. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nein. Nichts. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Blume? Ich meine gegen Corona und auch Erfolgserschiebungen. Ja, also ich bin vollständig geimpft. Das ist auch vor 2 Jahren bei meinem Hausarzt, beim Checkup kontrolliert worden. Und danach bin ich halt noch gegen Corona, also gegen Covid geimpft. Ne? Okay. Sonst habe ich alle Impfungen. Okay. Sind bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Okay. Herr Blume, leiden Sie unter Stress? Zum Beispiel haben Sie etwas, was Sie sehr belasten? Also der übliche Stress, eigentlich bin ich sehr entspannt, muss ich sagen, aber der übliche Stress, den ich habe in der Schule, sonst alles okay. Sie sind Lehrer, ja? Genau. Okay. Rauchen Sie, Herr Blume? Nein. Früher haben Sie geraucht, oder? Nee, noch nie. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, manchmal, wenn Freunde da sind oder so, ist es aber selten. Ich bin jetzt nicht der regelmäßige Trinker. Also ab und zu mal, oder wenn wir draußen sind. Zum Beispiel einmal pro Woche oder nur Wochenende, kann ich sagen? Ich würde sagen, alle 2 Wochen vielleicht ein bisschen, wenn wir draußen sind, ne? Oder wenn Gäste da sind. Alle 2 Wochen, okay, ja. Aber auch nicht viel, ne? Nicht viel, okay. Ja. Ich nehme keine Drogen, nein. Nein. Keine Drogen, ja. Sehe ich aus wie ein Drogen, als wenn ich Drogen einnehme? Nein, eigentlich, ich denke eher nicht. Aber das ist eine Routinefrage und medizinische Frage. Okay. Wir stellen diese Frage für alle unsere Patienten. Okay, verstanden, okay. Ich glaube, Sie treiben Sport, ja? Sie haben schon. Ja, ja, ich gehe regelmäßig laufen. Regelmäßig laufen. Genau, also alle 3 Tage gehe ich laufen und versuche mich auch fit zu halten. Ne? Ja, sehr gut. Okay. Herr Blume, wir kommen fast zu Ende. Ich würde jetzt zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Nee, also die haben, mein Vater hat Bluthochdruck. Und meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Ansonsten sind mir keine Erkrankungen bekannt, tatsächlich. Schilddrüsenunterfunktion, okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ist sie gesund? Sie ist auch gesund, ja. Also soweit ich weiß, ja. Okay. Haben Sie Kinder, Herr Blume? Nein, nein. Nein. Wohnen Sie allein? Ich bin ledig, ja. Okay. Okay, Herr Blume. Ja. Ich kontrolliere kurz. Haben Sie denn schon, was ich haben könnte? Also muss ich heute hier bleiben, weil ich fühle mich wirklich schwach. Ich würde gerne, dass es einmal kontrolliert wird. Ja, Herr Blum, ja, meine Meinung nach, Sie sollten hier bleiben im Krankenhaus. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen und danach brauche ich ein paar Untersuchungen. Nach der Untersuchung können wir genau sprechen, aber ich glaube jetzt, Sie sollten hier bleiben. Ich glaube, Sie haben eine vielleicht chronische Darmerkrankung. Okay, was heißt ja, das? Das kann chronisch und entzündlich, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Aber wie ich gesagt habe, ich werde Sie jetzt untersuchen und wir müssen das feststellen. Und dann kann ich Ihnen sagen, was Sie genau haben. Kann das auch was Schlimmes sein? Also ich habe gehört, dass mal der Vater von einem Kollegen von mir auch Darmkrebs gehabt hat und der auch daran verstorben ist. Deswegen bin ich schon sehr besorgt. Das ist keine Krebserkrankung. Deswegen, Sie sollten nicht an die Schlimmste nicht denken. Aber das kann auch eine ernsthafte Krankheit sein. Sie müssen unbedingt behandelt werden, wenn meine Verdachtsdiagnose richtig ist. Aber ja. Das kann einfach eine Infektionskrankheit auch sein. Nach der Untersuchung, nach der Stuhluntersuchung können wir das auch ausschließen. Ja, in diesem Fall, die Behandlung ist einfacher und ja, aber meine Verdachtsdiagnose ist anders eigentlich. Eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, denke ich. Okay, verstanden. Muss ich denn länger jetzt im Krankenhaus bleiben? Muss ich meinem Arbeitgeber Bescheid sagen? Oder? Eigentlich, ich kann jetzt das nicht nachvollziehen. Ich brauche diese Untersuchungen. Ja, ihre Blutwerte sind wichtig. Ja, ich werde Bauch-Ultraschall durchführen. Ja. Ja, und dann können wir etwas genauer sprechen. Okay, vielen Dank, dass Sie mich so gut aufgeklärt haben. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Jetzt bitte nehmen. Vielleicht noch eine Frage. Gibt es jemanden in Ihrer Umgebung, der ähnliche Beschwerde hat? Ihre Stimmung? Jetzt aktuell, meinen Sie, oder? Jetzt aktuell, ja. Also nicht bekannt, nein. Okay, danke. Ich denke, hat sie gute Fragen gestellt. Sie hat mich gut aufgeklärt, finde ich, ja. Ah, danke. Meine Verdachtsdiagnose ist richtig, oder? Ich bin Patient. Ich weiß nicht, Sie sind die Ärztin. Okay. Das weiß ich nicht. Ich werde das mit meinem Oberarzt sprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Können wir anfangen, Arzt-Geschichte? Gerne. Okay. Schön. Ja. Guten Tag. Ich möchte Ihnen unsere neuen Patienten vorstellen. Herr Henry Blume ist 90 Jahre alt. Der Patient. Wie alt? Wie alt? 30 Jahre alt. Ach so, okay. 30 Jahre alt. Okay. Ja, ich habe den Geburtsdatum gesehen. Ja, er ist 1,75 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende krampfartige, starke Bauchschmerzen in Mittelbauch und linken Unterbauch vor. Die Schmerzen würden mit Hämatochezia und vielleicht auch Melena einhergehen. Der Patient habe 5 bis 6 Mal pro Tag Diarrhoe, ja, blutige Diarrhoe. Vor 6 Monaten habe er ähnliche Beschwerde auch einmal gehabt. Nochmal. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende Hämatochezia und Melena vor. Außerdem leidet der Patient unter Oberbauchschmerzen. Dischschmerzen seien in linken Unterbauch gewandert. Vor 6 Monaten habe der Patient ähnliche Beschwerde einmal gehabt. Heute und gestern habe der Patient gegen diese Schmerzen 2x 400 Milligramm Ibuprofen und einmal 500 Milligramm Paracetamol eingenommen. Die Medikamente haben ein wenig geholfen. Fieber, Nausea, Fieber, Nausea wurden verneint. Der Patient klagte über leicht Tachykardie und Schwachgefühl. Die restliche vegetative Anamnese sei unauffällig. Der Patient habe keine chronische oder wichtige Vorerkrankung. Bei ihm sei keine Operation durchgeführt worden. Er nehme keine Medikamente regelmäßig ein. Er sei vollständig geimpft. Bei ihm sei keine Allergie bekannt. Der Patient konsumiere weder Nikotin noch Drogen. Er trinke sehr selten Alkohol und er gehe regelmäßig alle 3 Tage laufen. Er sei sportlich aktiv. Die Familienanamnese ergab eine arterielle Hypertonie beim Vater und eine Schilddrüsenunterfunktion Hypothyreose bei der Mutter. Der Patient habe eine gesunde Schwester. Er sei ledig und er habe keine Kinder. Er sei Lehrer vom Beruf. Ich glaube, das ist alles. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hin. Das kann ein Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn sein. Aber mit blutigem Durchfall und Hämatochezia und Bauchschmerzen denke ich am ehesten eine Colitis ulcerosa. Der Patient hat keine andere Beschwerde, keine andere Symptome für eine Morbus Crohn zum Beispiel, oral mukose Läsionen oder Hämorrhoiden habe der Patient das nicht erwähnt. Eigentlich habe ich das auch nicht gefragt, aber. Hat der Nachtschweiß? Nachtschweiß, das habe ich nicht gefragt, leider. Okay. Er hat kein Fieber. Kein Gewichtsverlust, ne? Aber Nachtschweiß. Er hat kein Gewichtsverlust, aber Nachtschweiß werde ich bei der körperlichen Untersuchung danach fragen. Ja. Machen Sie ruhig weiter. Sie haben den Verdacht einer Colitis ulcerosa, haben Sie gesagt. Ja. Ich werde zuerst den Patienten körperlich untersuchen und dabei achte ich darauf, ob der Patient eine Abwehrspannung im Bauch hat oder Loslassschmerzen. Ich denke eher keine akutes Abdomen, aber ich würde das auch kontrollieren. Was dürfen Sie bei der körperlichen Untersuchung nicht vergessen? Digitale rektale Untersuchung genau, ist auch sehr, dürfen Sie nicht vergessen. Ja, sinnvoll. Ja. Ich kann gleichzeitig kontrollieren, ob der Patient wirklich einen blutigen Stuhl hat. Mhm. Und dabei kann ich auch eine Stuhlprobe entnehmen. Ja, können Sie machen. Sie können aber auch testen, ob er zum Beispiel einen Tumor hat im Rektum oder sowas, ne? Das können Sie auch tasten oder ob er eine Fissur hat oder ob er doch Hämorrhoiden vielleicht hat. Ne? Mhm. Manchmal sind die Patienten ja sehr besorgt, wenn ein bisschen Blut im Stuhl ist und es ist doch nicht so viel eigentlich und es war letztendlich nur eine Hämorrhoide oder eine Analfissur, die auch sein kann, die auch mal Schmerzen bereiten kann. Ne? Es kommt immer so drauf an, wie die Patienten reagieren, wie die Patienten das darstellen. Aber Sie haben schon recht. Der Verdacht einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung ist sehr nah. Richtig, okay. Mhm. Mhm. Und dann werde ich Blut abnehmen. Beim Labor werde ich Blutbild, Entzündungsparameter bestimmen lassen. Und dann werde ich eine Bauchsonographie, Abdomensonographie durchführen. Vielleicht kann ich feststellen, ob eine Darmwandverdickung vorliegt. Verdickung. Verdickung. Verdickung. Verdickung, ja. vorliegt oder vielleicht eine freie Flüssigkeit kann ich auch kontrollieren. Sie können auch nachschauen, ob er einen Ileus hat oder keinen Ileus hat zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Das kann auch sein, muss man auch schauen, ob er einen, ob er auch schon, kann ja auch sein, dass er schon ein toxisches Megakolon hat. Toxisch. Wissen Sie, was das ist? Ja, wegen infektiöser Erreger, das fällt mir welche nicht ein, aber wegen einer infektiöser Erreger ist der Darm sehr erweitert oder ja. Ja, also das ist dann eher so bei einem akuten Abdomen kann man das auch sehen, ne? So mit Abwehrspannung und sowas. Ne? Ultraschall kann man das nicht so oft sehen, tatsächlich. Mhm. Das ist eher bei der körperlichen Untersuchung. Ne? Aber wichtiger wäre natürlich im Ultraschall, dass man den Ileus auch ausschließt. Haben Sie alles richtig gesagt? Alles wunderbar. Hat er noch andere Beschwerden geäußert? Haben Sie gefragt, ob er andere Beschwerden hat? Er hat gesagt, dass er bisher sehr gesund ist. Und er hat kein Fieber, aber er hat Herzrasen. Er hat Tachykardie. Hat er Gelenkschmerzen oder sowas gehabt? Haben Sie schon mal gefragt, ob er Gelenkschmerzen hat? Leider, danach habe ich nicht gefragt. Das wäre auch wichtig. Ja. Können Sie ja gleich machen, nochmal zum Beispiel. Ne? Okay. Ja. Gut. Hat er auch. Sie haben ja gesagt, er hat Schmerzen, die vom Oberbauch runterziehen in den linken Unterbauch. Ne? Haben gefragt, ob das nach dem Stuhlgang besser ist oder ob das gleichbleibend ist. Nein. Wissen Sie, wie man das nennt? So Tenesmen, schon mal gehört? Tenesmen? Ja, Tenesmus, ja. Haben Sie schon mal gehört, ne? Ja. Das ist so ein Drang nach Stuhlgang, ne? Stuhlgang, ja. Und mit schmerzhaften Drang, ne? Genau. Ja. Manchmal beschreiben die Patienten das auch, die haben dann Angst vor dem Stuhlgang. Oh Mann, gleich kommt das wieder. Ich habe dann sehr stark Schmerzen und sowas, ne? Das kann auch oft bei so akuten Schüben tatsächlich vorkommen, ne? Ja. Okay. Sie haben gesagt, Sie machen Ultraschall. Vitalparameter haben Sie gemessen. Die waren wahrscheinlich stabil, ne? Und Sie nehmen den Patienten sicherlich auf oder möchten Sie den nach Hause gehen lassen? Nein, ich würde die Patientin stationär aufnehmen. Wegen Tachykardie denke ich daran, dass der Patient etwas Blut verloren hat. Deswegen werde ich über die Venenflüssigkeit zuvor anfangen. Und ich werde natürlich Blutbild kontrollieren, ob der Patient Anämie hat. Und dann vielleicht brauchen wir Bluttransfusion. Das ist nicht so wahrscheinlich, aber immerhin sollten wir Flüssigkeit zuvor. Okay, und was machen Sie dann, wenn alles stabil ist? Sagen wir mal, er hat jetzt ein stabiles Blutbild, er hat ein bisschen Entzündungszeichen, ein bisschen CRP, ein bisschen BSG. Und er hat auch ein bisschen Leukozytose, hat auch eine Anämie, eine leichte, von vielleicht 11 oder 10. Was machen Sie dann weiter? Ja, das ist... Also Sie würden den Patienten stationär aufnehmen mit dem Verdacht einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, richtig? Ja, aber wenn der Patient stabil wäre, können wir auch ambulant behandeln. Ja, er beschreibt ja schon, dass er 5 bis 6 Mal am Tag blutigen Stuhlgang hat. Ne? Und wenn er jetzt einmal hier ist, dann sollten wir den Patienten auch aufnehmen und ihn dann mit einer Diagnose nach Hause lassen. Welche diagnostischen Schritte außer einem Ultraschall, außer Laborwerten machen Sie noch, wenn Sie den Verdacht auf eine chronische entzündliche Darmerkrankung haben? Ja, die wichtigste Diagnostikschritt oder Diagnosemethode ist Darmspiegelung, Koloskopie. Aber dafür brauchen wir eine Vorbereitungszeit. Der Patient sollte Abwehrmittel benutzen. Und dabei muss der Darm leer sein, damit wir besser die Darmmucosa beurteilen können. Und ja, aber mittels einer Koloskopie können wir unsere Verdachtsdiagnose feststellen. Kann man machen, genau. Das ist eigentlich die gängigste Methode, die man aktuell hat. Sie sollten aber trotzdem dran denken, dass Sie trotzdem Stuhlproben entnehmen, wie Sie schon gesagt haben. Da kann man natürlich auch nochmal, ob es vielleicht doch eine infektiöse Geschichte ist, kann man nochmal nachvollziehen. Sie können nochmal sicherlich auch Kalprotektin, Lactoferrin nachbestimmen oder so mitbestimmen, um zu gucken, ob es an Darmentzündung ist. Vollkommen richtig. Ne? Man hat auch, ich glaube, das macht man nicht mehr so oft. Kann man auch natürlich so Röntgen, Kontrasteinlauf machen. Normalen Röntgen, da kann man auch sehen, ob die sogenannte Haustrierung des Dickdarms. Das ist ja immer so, der Dickdarm hat ja so Falten. Ne? Wissen Sie, was ich meine? Haustrierungen. Ja. Ne? Genau. Und das kann man auch im Röntgen rein theoretisch nachschauen, wenn man da Kontrastmittel einlaufen lässt, ob die Haustrierung noch da ist oder nicht da ist. Manchmal bei einem sehr schlimmen Verlauf oder schon länger andauernden Verlauf kann man auch wie so ein Fahrradschlauch ist dann das Kolon. Ne? Aber Sie haben vollkommen recht, man sollte eine Darmspiegelung machen, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und bei der Darmspiegelung soll man nur eine Darmspiegelung schauen oder auch Stuhlproben entnehmen, Stufenbiopsien entnehmen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Okay. Wie würden Sie den Patienten denn behandeln, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin mir nicht so sicher, aber Glukokortikoide oder Immunsuppressiva sind die Haupttherapie vielleicht. Und ja, Schmerztherapie. Was noch? Schmerztherapie ist eigentlich ganz normale Schmerz. Sie können ihm einfach Novalgin zum Beispiel geben oder sowas in der Art. Ich würde jetzt kein Ibuprofen oder sowas geben. NSAIR sind nicht so der. NSAIR können sogar, wenn man zu viel davon nimmt, laut den Angaben auch eine chronische Darmentzündung auch verursachen, rein theoretisch. Aber ich würde eher so Novalgin oder sowas geben, tatsächlich, ja. Oder Paracetamol. Wichtig ist hier aber tatsächlich die Glukokortikotherapie natürlich, also Cortisontherapie machen. Und dann muss man im Verlauf schauen, wie das anspricht, gegebenenfalls, wie Sie schon sagten, Immunsuppressiva, Azathioprin fällt mir jetzt ein zum Beispiel und dergleichen. Würden Sie das denn die Cortisontherapie als Tablette geben oder würden Sie das intravenös geben oder würden Sie das rektal geben? Wie würden Sie das machen? Vielleicht in diesem Fall können wir mit intravenöser Therapie anfangen. Weil der Patient, wegen der Durchfälle können die Medikamente nicht resorbiert werden, meinen Sie? Resorbiert werden, ja. Ja. Okay. Ja, also tatsächlich ist es so, dass man die Cortisontherapie intravenös macht, stationär. Ne? Je nachdem, wo in der Endoskopie, wo das Problem sitzt, also ob das jetzt im Rektum ist, im Sigma ist oder im Colon descendens ist zum Beispiel, ne, kann man auch eine lokale Cortison-Schaumtherapie oder Zäpfchentherapie machen. Geht auch. Kann man auch stationär machen, weil es dann direkt vor Ort wirkt. Ne? Es gibt tatsächlich Medikamente, die man mit Rektalschaum, zum Beispiel Budesonid oder sowas, ne? Man kann auch sogar Mesalazin, gibt es auch, das man geben kann. Ne? Diese Medikamente kann man alle machen natürlich, aber dazu muss man erstmal eine Diagnose stellen und Sie haben das alles wunderbar gemacht, muss man sagen. Würden Sie denn sagen, dieser Patient hat einen normalen Verlauf, mittelschweren Verlauf, leichten Verlauf, sehr schweren Verlauf oder sogar vielleicht lebensgefährlichen Lauf? Ja, der Patient ist 30 Jahre alt und vielleicht die Krankheit fange jetzt ein. Und das kann auch, ja, meiner Meinung nach kann es ein schwerer Verlauf sein. Solche, ja, die Beschwerden haben mit blutigen und starken Diarrhö angefangen. Aber ich habe nicht so viel Idee, das ist nur eine Meinung. Ja, aber er hat das ja schon mal gehabt, haben Sie erzählt, ne, oder? Ja, früher hat er einmal gehabt. Das Problem schon mal gehabt, das heißt, er hat wahrscheinlich das Problem schon länger, ne, und wird jetzt erst richtig symptomatisch dadurch, ne? Muss wahrscheinlich jetzt auch eine Therapie bekommen. Ja. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Therapiemöglichkeiten ein, das ist zu speziell. Man kann natürlich auch Biologicals nehmen, man kann intravenöse Antikörpertherapien oder sowas machen, aber das wird jetzt in den Rahmen springen. Sie haben alles richtig gemacht. Ich finde, Sie haben das auch sehr gut dargestellt. Also ich habe jetzt nichts zu beanstanden, ehrlich gesagt. Wunderbar, klasse. Vielen Dank. Ich habe Sie sehr gut verstanden und mein Lob, sehr gut. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Das